untersteht sie jetzt von mir, was für eine schöne Verdammt. Bin ich ein Glückspilzmann, das ist unmöglich. Und ich fahr mit meinem Blick in den Körper entlang. Was für Kurven, mir fehlen die Wörter, oh Mann. Ich sag Ladies first und beharr auf, mach sie mit der linken heiß und mit der rechten ihren beharr auf. Jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten, tja, Mutterficker. Der Dog ist out of control, wenn eine Pussy wittert. Scheiße Vorspiel, denn das kostet nur Zeit. Also reiß ich hier die Klamotten vom Leib, küss hier ihre Lippen, drück ihre dicken Titten, zwicks auf den ihre Nippelflister. Baby, lass uns ficken. Ich zöger keinen Augenblick, schieb den Slipper seite, pack ihn aus, steck ihn rein, ach du dicke Scheiße. Sie kreist sich in meinen Rücken, zittert vor Erregung und ich komm in Bewegung und penetriere in G-Punkt. Harter Sex, guter Sex auf dem Boden und im Bett. Guter Sex, harter Sex, echt alles von A bis Z. Harter Sex, guter Sex auf dem Boden und im Bett. Mein Blut kommt in Wallung gefahren. Guter Sex, harter Sex, echt alles von A bis Z. Es geht um die Erhaltung der Arbeit.